Auf welche Weise treibt man Wucher? Man treibt Wucher, wenn man ohne rechtmäßigen Anspruch unerlaubten Zins für eine geliehene Summe fordert und dabei die Not oder Unwissenheit des anderen missbraucht. Eine kurze Beschreibung des ganzen Wirtschaftssystems bis jetzt, die letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte. Ja. Die armen Deppen, die wir sind, ihre Unwissenheit wird ausgebeutet, indem man mit dem Geld eben macht, was mit dem Geld nicht gemacht werden darf. Das Geld produziert zwar die ganze Geldwirtschaft, Schuldgeld und so weiter, sind immer neue Ebenen gefunden haben, um die Leute auszubeuten. Das ganze Begriff, die ganze Art und Weise, wie das Geld verwendet wird, ja, total außer Rand und Band ist. Das beginnt alles mit der Usuria, dem unerlaubten Zins. Ja. Ein bisschen Zins, ein winziger Zinssatz und so weiter kann gerechtfertigt sein. Das Geld als Tauschmittel benutzt und dann der die Bank da das Geld umwechselt und so weiter für einen örtlichen Gebrauch, der muss dann das hin und her schaffen und so weiter, geht gewisse Risiken ein oder hat eben auch Kosten für seine Reisen, kann ein bisschen entsprechend einen gerechten Zins nehmen, aber wie es jetzt gewesen ist immer und immer noch ist, ich meine, braucht man immer Konto reinschauen, die Kontobedingungen, die man keinen Einfluss hat. Ja. Beim Girokonto, ich kriege 0% Zinsen von der Bank und falls ich mal überziehe, sind, ich glaube letztens habe ich geschaut, über 6%, was ich zahlen muss. Wo sind wir denn? Depperei. Aber gut, man lässt sich halt gefallen, weil es doch praktisch ist irgendwie, aber an sich ist es komplett ungerecht. Ja. Also ist es halt, solange es das Geld gibt in dem Sinn, wird man es nicht ändern können. Blechmünzen und Papierscheine, die auf denen irgendwas draufsteht, kein Gegenwert darstellt für irgendeine Handelsware, ist wieder Blödsinn. Dürfte so nicht sein. Und insgesamt wird aber die ganze Arbeit der Menschen, wie es jetzt ist, hypothekiert. Ja. Jeder arbeitet nur mal praktisch für das System zu füttern und zu erhalten, genauso beim Steuersystem, mit den Staaten, so wie sie jetzt sind. Das hat alles keinen Sinn. Also für einen Christen, für einen Katholiken ist das völlig außer Rand und Band. Ein sündhaftes System geschaffen und aufgesetzt.